sie spielten eine sehr bedeutende Rolle, wenn es darum ging, die von einem faktisch Völkermord bedrohten, durch den IS von einer Art Völkermord bedrohten Jesiden zu schützen. Hallo zusammen und willkommen nach Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist, warum die Kurden in Deutschland demonstrieren. In mehreren deutschen Städten haben Kurden demonstriert gegen die Militäroffensive oder Operation der Türkei oder türkischen Streitkräfte auf syrischem Staatsgebiet gegen die kurdischen syrischen Milizen in der Stadt oder um die Stadt Afrin. Der Grund des Einmarsch türkischer Streitkräfte in syrische Staatsgebiete und das Vorgehen gegen syrische Kurden in und um der Stadt Afrin in Syrien ist, dass die türkische Regierung der Auffassung ist, dass die syrischen Kurden, auch vor allem die kurdischen Milizen in Syrien, die so organisiert als YPG in den entsprechenden Kürzeln, mit der in der Türkei operierenden kurdischen Miliz PKK kooperiert. Dass hier sozusagen ein Terrornetzwerk gegen den türkischen Staat entsteht und dass man vorbeugend nun jetzt auch in Syrien gegen diesen vermeintlichen Ableger der PKK vorgehen will. Dabei sind die Kämpfer der FSA, die FSA ist die Freie Syrische Armee, sie werden von der türkischen Regierung stark organisiert. Sie werden aus dem ganzen türkischen Staat eingesammelt und in Lastwagen nach Syrien geschickt, damit sie dort zusammen mit den türkischen Truppen gegen die kurdischen Kämpfer eingesetzt werden können. Das strategische Ziel der türkischen Streitkräfte, die jetzt im Verbund, wie jetzt schon erwähnt, mit der FSA-Miliz gegen die Kurden kämpfen, ist die Einrichtung einer Sicherheitszone entlang der syrisch-türkischen Grenze. Es soll so eine Art Puffergebiet entstehen. Damit soll vorbeugend verhindert werden, so türkische Militärs und die türkische Regierung, dass die PKK auf türkischer Seite und die YPG auf syrischer Seite, also diese beiden kurdischen Organisationen, sich stärker vernetzen und gegen den türkischen Staat agieren. Die ganze Welt hat schon ihre Sorgen wegen dieser Angelegenheit geäußert, vor allem Deutschland, USA. Finden den Einsatz von der türkischen Regierung sehr kritisch. Allerdings wird im Prinzip nichts dagegen gemacht, sodass Erdogan im Prinzip totale Freiheit in seinen Aktionen hat. Richtig, das heißt also, die Kritik aus Europa, so auch aus Deutschland und den Vereinigten Staaten, war relativ verhalten. Das bedeutet, man bat dann die Türkei und die türkische Regierung um eine Art Mäßigung, man möge sich etwas zurückhalten, aber dennoch relativ verhalten. Es ist auch so, dass die türkische Regierung die Vereinigten Staaten aufgefordert hat, schnellstmöglichst US-Personal, also beziehungsweise US-Militärpersonal, das sich jetzt momentan noch in von Kurden in Syrien kontrollierten Gebieten befindet, aus dem syrischen Staatsgebiet zu entfernen. Es ist nicht das erste Mal, dass türkisches Militär in das syrische Staatsgebiet eindringt im Rahmen des Bürgerkrieges und der entsprechenden Kriegshandlungen in Syrien. Es ist so, dass bereits schon weit vor dieser aktuellen Offensive von türkischen Streitkräften die syrische Stadt Jarabulus, unfern von der türkisch-syrischen Grenze, von türkischem Militärpersonal okkupiert worden ist, im Rahmen auch von Kämpfen gegen den Islamischen Staat. Das heißt also, es gibt da schon eine seit etwa ein Jahr existierende Enklave um die Stadt Jarabulus. Das heißt also, diese neue Militäroperation dient wahrscheinlich auch nur der Ausdehnung einer Pufferzone, wie sie bereits in Kleinen schon in der bereits genannten Enklave, die die türkische Armee dort eingerichtet hat, entstanden ist. So, Gustavo, eigentlich tut mir echt leid für die Kurden und ich kann klar nachvollziehen, warum sie jetzt demonstrieren. Eigentlich werden sie von allen Seiten verraten. Während des Bürgerkriegs in Syrien wurden sie von vielen Seiten ausgenutzt, vor allem von den USA, die sie mit Waffen versorgt haben. Aber jetzt, als der Hauptkrieg vorbei ist, werden sie einfach als Opfer gelassen und natürlich werden alle ihre Hoffnungen auf ihren eigenen Staat jetzt wieder verloren, oder? Ja, aber es ist auch so, dass jetzt der innertürkische Konflikt, das heißt zwischen den türkischen Sicherheits- und Streitkräften auf der einen und der PKK auf der anderen Seite in der Osttürkei, wieder an Bedeutung gewonnen hat, auch innenpolitisch für die Türkei. Es gibt mehr Kämpfe zwischen diesen beiden Parteien und es gibt jetzt auch wieder in der Türkei eine stärkere Befürchtung eines viel stärker aufkommenden kurdischen Separatismus. Das bedeutet, das, was die Türkei sieht, ist, dass wenn jetzt tatsächlich, nicht nur in Syrien, sondern vielleicht auch im Irak, die Kurden in den entsprechenden Ländern es vielleicht schaffen, Strukturen, staatsähnliche Strukturen aufzubauen, dass es einen Anreiz dazu gibt, dann auch für kurdische Separatisten der Türkei, sich sozusagen mit diesen syrischen und irakischen Kurden zu verbrüdern, um einen gesamtkurdischen Staat einzurichten, auch zu Lasten des kurdischen Staates. Das heißt also, dass mitunter auch die von Kurden besiedelten Gebiete in der Osttürkei sozusagen dann auch massiv sich nach einer Abspaltung streben. Deswegen will man tatsächlich dann auch jetzt unter der Vorgabe, dass die PKK eine terroristische Organisation sei, die mit den syrischen Kurden kooperiere, auch sozusagen eine Berechtigung finden, um ein stärker werden der kurdischen Milizen in Syrien entgegenzutreten. Das bedeutet, dass die PKK nicht nur innerhalb der Türkei eine als Terrororganisation eingestuft wird, sie ist auch als Terrororganisation eingestuft worden durch andere Staaten, die auch zur NATO gehören, in Europa, so zum Beispiel auch Deutschland oder auch die Vereinigten Staaten. Sodass dann dementsprechend auch mit dieser Vorgabe tatsächlich untersucht werden muss, ob tatsächlich die PKK in Syrien aktiv ist. Das, was die türkische Regierung sagt, ist, und das ist wohl belegt, dass es wohl offenkundig dann auch in den von syrisch-kurdischen Milizen kontrollierten Gebieten in Syrien immer wieder PKK-Flaggen zu sehen waren oder Öcalan-Abbildungen. Öcalan ist ja der jetzt in der Türkei inhaftierte Führer der PKK. Das heißt also, das nimmt man als Anlass zu sehen, es gibt da eine ganz klare Kooperation. Das ist aber jetzt nicht unbedingt derartig belegt, dass man sagen kann, okay, die Türkei ist berechtigt, in einen souveränen Staat einzumarschieren und so zu agieren, wie sie es jetzt tut. Das heißt also, es ist völkerrechtlich nicht unbedingt so, dass die Türkei auf sicheren Füßen tatsächlich diese Militäroperation durchführen darf. In Bezug auf die Situation der Kurden, hast du sicherlich recht, die Kurden in Syrien, aber auch im Irak, sind im Kampf gegen den Islamischen Staat eigentlich auch vom Westen, so von Deutschland mitunter auch oder von den Vereinigten Staaten, von Großbritannien und so weiter auch unterstützt worden mit Ausbildern, mit Geldmitteln, mit Ausrüstung, mit Waffen, um gegen den IS kämpfen zu können. Und sie spielten eine sehr bedeutende Rolle, wenn es darum ging, die von einem faktisch Völkermord bedrohten, durch den IS und einer Art Völkermord bedrohten Jesiden zu schützen, sodass dann auch die Kurden in einem geopolitischen Kontext sicherlich für den Westen sehr nützlich gewesen sind. Jetzt zu sagen, der Westen falle den Kurden in den Rücken, die Frage ist, wie soll man jetzt mit der Situation umgehen? Das ist eine sehr komplizierte Situation. Aber warum ist die Reaktion vom Westen so zurückhaltend? Ja, das heißt also, das hat mehrere Gründe. Zum einen, die Türkei ist ein NATO-Staat. Zum anderen gibt die Türkei vor, die syrischen Kurden würden mit der PKK kooperieren. Die PKK ist in vielen verbündeten Staaten, so auch Deutschland und USA, eine als Terrororganisation, deklarierte Organisation. Das heißt, und zugleich ist es auch so, dass man sicherlich auch nicht will, dass der Separatismus in der Türkei noch weiter aufkocht und zu einem möglichen Zerfall des türkischen Staates führt. Das sind alles sozusagen auch Aspekte, die man einkalkulieren muss. Zugleich aber, und das ist ganz wichtig jetzt im Fall auch von Europa, insbesondere Deutschland, der Flüchtlingspakt mit Erdogan. Das heißt also, man befürchtet, dass wenn man Erdogan sehr stark kritisiert, Erdogan diesen brüchigen Pakt aufgibt, mit dem der vereinbart worden ist mit Deutschland und der Europäischen Union, dass die Türkei sozusagen sich gegen Geldmittel dazu verpflichtet, die in der Türkei sich aufhaltenden Flüchtlinge aus anderen Regionen der Welt oder Ländern tatsächlich eine Weiterreise oder sozusagen das Verlassen des türkischen Staatsrechtums Richtung Europäische Union zu unterlassen oder zu unterbinden. Das heißt also, das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum Europa sich so zurückhaltend verhält. Es geht hier um die Angst vor einer erneuten Flüchtlingskrise, die durch eine zu starke Kritik an Erdogan befürchtet werden würde. Und was denkt ihr? Findet ihr die Demos von Kurden unberechtigt? Oder denkt ihr, dass sie berechtigt sind, weil die Türkei völkerrechtswidrig agiert? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal. Und wenn euch unser Content wirklich gefällt, könnt ihr uns auch unterstützen über Kryptowährungen, PayPal und Patreon. Alle Links sind in der Videobeschreibung. Danke und ciao. Danke und ciao.